Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ruhe! Besser keine zu neugierigen Fragen. Aber Silvia! Jungs! Fragt nicht, was ich heute Abend getan. Fragt nicht, wessen Schmuck ich hier dran. Fragt nicht, wem diese Finger im Sack. Wie viel am Schreien, Tränen, Winseln, Flennen. Fragt und ich sag's. Fragt nicht, wer heute mein Grinsen durft sehen. Fragt nicht, wer heute mein Grinsen durft sehen. In seiner letzten Stunde, die seinem Mund entlockte. Ein Flehen, ihr wollt's nicht wissen. Und ihr tut gut daran, als Ruhekissen ist mein bescheidenes Können wohl nicht zu nennen. Meine Kunststücklein bringen kein Glück ein, kein Applaus folgt daraus. Doch wenn das Grauen euch behagt, dann fragt. Smee, ist Bahn schon wieder zurück von seinem kleinen Ausflug? Unsere Späher haben bisher nichts vermeldet, Sir. Oh, mein lieber Smee. Von allen verlorenen Jungs will ich eigentlich nur ihn haben. Er war es, der mir den Arm abgehackt hat. Wie lange warte ich schon darauf, seine Hand ihr mitzuschütteln? Von ganz vielen Händen und wäre auch gut fürs Haarichem und andere nützliche Dinge. Ei, mein lieber Smee, wenn ich eine Mutter wäre, würde ich dafür beten, dass meine Kinder damit, anstatt mit einer vulgären Hand geboren werden. Smee, Pan warf meinen Arm in den Rachen eines Krokodils. Seitdem verfolgt mich die Bestie. Weil sie wohl Geschmack an mir gefunden hat. Sie verfolgt mich überall hin. Über Berg und Tal. Über Land und See. Aber auf eine gewisse Art ist das ein Kompliment, oder nicht? Ich will keine solchen Komplimente. Ich will Pan! Das Krokodil hätte mich schon längst erwischt, wenn es nicht zufälligerweise auch eine Uhr verschluckt hätte. Und so macht es immer zu in ihm drin. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Und immer bevor es mich verschlingen kann, höre ich dieses Ticken. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Und ich kann fliehen. Ich sage es, die Uhr abgelaufen sein. Läuft das Drecksvieh? Ei, Starkey. Und diese Angst macht mich schlaflos. Und Pan, Sir? Was brabbelst du, Starkey? Wie wollen wir ihn passieren? Oh. Damit. Mit diesem widerlichen, tödlichen Gewächs backen wir eine Torte. Prall, fett. Zuckersüß und mit lustigen bunten Streuselchen obendrauf. Und legen sie an der Lagune der Meerjungfrauen an den Strand. Dort baden diese armen Kinderchen so gerne herum. Und sie werden sich genüsslich am Gebäck laben. Denn wisst ihr, sie haben keine Mutter. Und darum wissen sie nicht, wie gefährlich es ist. Pralle, fette, zuckersüße Torten zu essen. Sie werden sich vor Schmerzen krümmen. Und dann, Sir, was macht ihr dann mit ihnen? Und mit dem Pan? Willst du das wirklich wissen, Smee? Nun ja, ich will es auch wissen. Wir alle wollen es wissen. Lieber Starkey, fragt nicht, wenn ihr nicht ihr werden wollt. Fragt nicht, weil ihr euch nie mehr erholt. Fragt nicht, denn habt ihr es einmal gehört, wird euer kleines Hirn euch ganz verwirrend und furchtbar zerstört. fragt nicht, meine Bande so schlicht. Von Verstande ist auf Papa Hukens Rat und Tat nicht immer Verlass. Wenn beim Entern mal mir im blutigsten Gefecht alle Oberhemden reißen, ja, wer näht das dann zu Hause? Komm und guck, komm und guck, schicker Look hat gemacht. Unser Hook, unser Hook, unser Hook. Unser Hook, unser Hook, unser Hook. Wenn beim Räubern mal mir im lautesten Gefecht die Stimmen der Versagen, wer kocht Kräuter, Tee zur Pause? Komm und guck, komm und guck, feiner Schluck. Werden wohl. Unser Huck, unser Huck, unser Huck. Unser Huck, unser Huck, unser Huck. Wenn beim Brandschatzen mir auf einmal wird so schlecht, weil die Nerven mir gehen flöten, wer hält Händchen, mixt mir Brause? Komm und guck, komm und guck, ohne Druck. Das war wer? Unser Huck, unser Huck, unser Huck. Unser Huck, unser Huck, unser Huck. Billy, mein bester Freund. Was hatten wir über Pünktlichkeit vereinbart? Ich weiß, tut mir leid. Und dass es doch für alle viel sicherer ist, wenn wir immer in einer Gruppe zusammenbleiben. Das habe ich total vergessen, Sir. Seid ihr mir jetzt böse? Aber, Billy, wer wird denn gleich so ängstlich sein? Schüttel mir die Hand, mein Bester. Na komm schon. Na siehst du, so schwer war das doch nicht. Wer ist fair und streng, macht ganz selten Peng, hat ein offenes Ohr für alle. Wer kann Liebe schenken, an alles denken, Ordnung halten, Haus verwalten, ist bei allen und für jeden, auch wenn er etwas Besseres zu tun hat, in der Pflicht. Fragt nicht. Wenn ihr nicht ihr werden wollt, fragt nicht, weil ihr euch nie mehr erholt, fragt nicht, denn habt ihr's einmal gehört, wird euer kleines Hirn euch ganz verwirrt, mit Furcht zerstört, fragt nicht, wenn ihr nicht ihr werden wollt, fragt nicht, weil ihr euch nie mehr erholt, fragt nicht, denn habt ihr's einmal gehört, wird euer kleines Hirn euch ganz verwirrt, mit Furcht zerstört, fragt nicht.